präsentiert von Natascha Konopitzky. Die Vereinigten Staaten von Europa. Victor Hugo formulierte diese Vision beim Pariser Friedenskongress 1849. Das seit Jahrhunderten im Kreislauf von Krieg und Wiederkrieg gefangene Europa sollte befriedet werden. Ein Tag wird kommen, wo ihr, all ihr Nationen des Kontinents, ohne die besonderen Eigenheiten eurer ruhmreichen Individualität einzubüßen, euch eng zu einer höheren Gemeinschaft zusammenschließen und die große europäische Bruderschaft begründen werdet, proklamierte Victor Hugo. Was zu Victor Hugos Zeiten noch als Utopie galt, ist heute teilweise Realität geworden. 27 der knapp 50 europäischen Staaten bilden heute die Europäische Union. Heute geraten aber nur mehr wenige ob des größten Friedensprojekts unserer Zeit ins Schwärmen. Der Diskurs ist von Kritik an der Bürokratie Brüssels und der Angst vor dem Souveränitätsverlust der Nationalstaaten geprägt. Natascha Konopitzky begrüßt Sie beim Ö1-Hörspiel. Der Schriftsteller Peter Rosei hat in seinem Stück »Nachricht von Europa«, das Sie gleich hören werden, Europa literarisch vermessen. Obwohl selbst begeisterter Anhänger der Europäischen Union, betont er, dass Kritik wichtig sei. Was schön loben, das hilft gar nichts. Ja, man muss auf die Probleme hinzeigen und das ist ja die Aufgabe vom Intellektuellen, weil sonst soll er was arbeiten gehen, ich meine was anderes. Weil die Menschen denken ja alle. Und der Intellektuelle hat das Denken zu seinem Beruf gemacht, also muss er ein bisschen mehr denken, so quasi unter Anführungszeichen. Ja. Der vielgereiste Wiener Schriftsteller sorgt sich um die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit Europas, meint, für so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa, da bräuchte es eine Lingua Franca und einen gemeinschaftsstiftenden Mythos. Europa als pazifistisch-demokratisches Projekt genügt nicht. Abgesehen davon wünscht er sich straffere Struktur, weniger Bürokratie, mehr Demokratie. Die jetzige EU ist ja demokratiepolitisch sozusagen, hinkt ja gewisserweise. Ja. Peter Rosei hofft auf eine Sozialunion, in der die sozialen Standards der Mitgliedstaaten harmonisiert werden. Der Sozialunion, die für mich ein Desiderat wäre, also der Ausbau von der ökonomischen Union zu einer Sozialunion, Sie sehen ja, die asymmetrische Vermögensverteilung wird immer stärker und es ist sowieso demokratiepolitisch ein Problem und erst recht, wenn man sich den Kontinent so vorstellt. Ja. Also ich sehe da auch große Spannungen voraus oder Probleme, also massive. Also dass die Leute so ruhig bleiben und zuschauen, wie die anderen immer mehr und sie immer weniger oder Lohngefälle. Ja. In seinem Hörspiel möchte Peter Rosei die Vielfalt an Regionen und Landschaften in Europa abbilden und hat sich dafür Unterstützung bei Marcel Proust, James Joyce, Adalbert Stifter, Karl Marx, Martin Buber, Knut Hamsun, John Keats und einem Neinsager geholt. Dieser Wunsch ist ja im Hintergrund mit diesem Neinsager, der immer sagt, was man eigentlich machen könnte und was nicht wirklich gemacht wird. Also und diese Neinsagerposition, eigentlich würde ich sagen, das ist der Ja-Sager, der sagt immer, was sein sollte, wohin es gehen sollte. Und gleichzeitig habe ich für luftige Versprechungen von einer europäischen Demokratie irgendwie nichts über, weil das ist mir zu billig. Aus dem wird sicher nichts, wenn man so. Es ist schön, wenn sich die Herzen erheben, aber unterhalb ist gescheit, wenn man auch weiß, wozu sie sich erheben. Ja, mehr ist dazu wirklich nicht anzumerken. Nachricht von Europa. Europa. Von Peter Rosei. Es ist neblig. Jetzt sehe ich das graue, feuchte Pflaster. Abgefallene Blätter liegen darauf. Aus einer Bäckerei an der Ecke tritt jemand mit einem braunen Papiersack, aus dem oben die duftenden Brote herausschauen. Leuchtende Spitzen an den Lanzen der Gitter. Vergoldetes. Laub von Kastanienkronen. Schon treibe ich einen breiten Boulevard hinunter, in seinem ewigen, krokodilhaft gefräßigen Strom von Fahrzeugen und Passanten, durch diese gedämpfte Festlichkeit, die verfertigt ist aus lauter Vergeblichkeiten, die aber bunt sind, bunt, sich regen. Plötzlich erschien dann auf dem Kiesweg der Allee, zögernd, verhalten und üppig wie die schönste Blüte, die ihren Kelch erst zur Mittagsstunde auftut, Madame Swann. Von einer Toilette umwogt, die jedes Mal eine andere, doch wie ich mich zu erinnern glaube, meist Mauve-Farben war. Dann hisste und entfaltete sie im Augenblick ihres größten Glanzes auf einem langen Stiel den Seidenwimpel eines großen Sonnenschirms, von dem gleichen Mauve-Ton wie das blütenhaftige Wirr des Kleides, das sie trug. Die Blumen ihres steifen Hutes aus Stroh, die kleinen Bänder an ihrem Kleid, schienen mir ein natürlicheres Erzeugnis des Monats Mai zu sein als die Blumen im Garten und Wald. Um das neue Weben und Wesen der Jahreszeit zu erkennen, hob ich die Blicke nicht höher als bis zu ihrem Sonnenschirm, der offen ausgespannt, ein näher gerückter, kreisrunder, milder, beweglicher, stets heiterer Himmel war. Später, vom Vorplatz der eine Anhöhe bekrönenden Kathedrale gegen den Hafen blickend, fühlte ich ein wenig von dem Glück, von dem mir die Leute noch so viel erzählen sollten. Klassizistische Paläste mit Säulen, doch nicht allzu groß, um einen Platz aus rosa Granit mit einem Denkmal in der Mitte gruppiert, dahinter orange Marktplanen, ein Brunnen mit einer allerliebsten Meeresgöttin von bronzenen, wasserspeienden Seehunden umlagert, der Kai, der Pier, die Schiffe von Möwen umkreist, rote klingelnde Straßenbahnen, die durch eine Alleestraße herunterkommen, Bäume mit blassgrünen Blättern eben entsprungen. Ich spaziere zu einem Hügel hinauf, der meine Aufmerksamkeit erregt hat. Vorn, an der kleinen Aussichtswarte, stoße ich auf einen Angetrunkenen, der zwischen leeren Flaschen auf seiner Parkbank dasitzt. Er bettelt mich erst an, dann fragt er mich, »Was hast du vor?« So in dem Sinn, »Was suchst du da?« Zwei Fährschiffe glitten, vielfenstrig und unsicher weiß, zwischen den Buckeln der Schären aufs bereits dämmerige Meer hinaus. Die Eisenbahn zieht in kilometerlangen, geraden, etwa 100 Meter breiten Schneisen hin, auf denen die kleinen, bulligen Lokomotiven vergebens gegen die entsetzliche Monotonie und Melancholie der Landschaft ankämpfen. Nur wer viel auf der Bahn im Inneren von Karelien gereist ist, kann sich eine Vorstellung von den quälend langsam hingehenden Stunden machen, zwischen Föhren, Dampf und Himmelsblau. Doch ein Menschenkind ist nichts als Gewissheit. Es reckt seine Arme höher als alle Himmel. Und es kommt eine Antwort. Ich bin der, den du liebst und immer lieben wirst. Europa? Was ist Europa? Europa ist das, was es gibt. Das ist Europa, das ist eine Idee begreifen. Europa. Abendland. Was soll's? Also, schön und gut das alles. Aber ist es nicht das Hauptproblem der Europäer, dass sie sich endlich darüber klar werden müssen, ob sie jetzt ein loser Staatenbund auf ökonomischer Basis bleiben wollen oder ob sie das Zentrum stärken, eventuell sogar einen Bundesstaat anpeilen sollen? Ich meine Vereinigte Staaten von Europa, komplett mit Verfassung, Fahne, Hymne, mit einem gemeinsamen Stolz in die gemeinsame Sache. Das wäre doch was, nicht? Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts, einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur. Es war ein Frühsommertag, wie er im Buche steht. Fährt man von Osten auf die Stadt zu, hat man zuerst nur eine leere, von Pappelalleen und halb ausgetrockneten Flussbetten durchzogene Ebene vor sich, heute vielfach von Industrieansiedlungen durchstanden, von Autobahnen zerschnitten, die eigentlich ein abgetrennter Teil der großen Tiefebene ist, ehe man an den Abhängen, den Kuppen der Vorberge anlangt. Die Stadt selber liegt hineingegossen in eine Bucht der Landschaft. In der Mitte des flirrenden Gewirrs der Baukörper, der Dächer, Kuppeln und Türme, undeutlich sichtbar im Dunst, aufragend aus der bald gekrösehaft und fettig sich ringelnden, bald bröselig grau oder schorfig und wund anzuschauenden Masse, steht der Turm von St. Stephan. Im Westen wird die Stadt vom grünen Wienerwald eingefasst. Die Geografen sprechen gern von einem Becken, einer Muschel, in die die Stadt gebettet ist. Und in der Tat, schaut man von der Anhöhe des Wienerwaldes auf die Stadt hinunter, liegt sie, was ihre Hauptmasse betrifft, tatsächlich geschmiegt in diese weiche, gegen Osten hin offene Form, die eingegrenzt wird von flachkuppigen Hügeln gegen Süden und dem schroffen Kahlenberg im Norden, der hart an den Donaustrom grenzt. Es gibt freilich Tage im Frühling oder dem Herbst zu, da schwimmt die Stadtmasse mit ihren Dächern, Kuppeln und Türmen in einem Geschiller aus blauer Luft und braunem, ja goldenem Laub. Wo fängt Europa denn an? Wo hört es auf? Eingeklemmt zwischen den Atlantik und die USA auf der einen Seite, Russland mit seiner Landmasse und dem Reichtum seiner Bodenschätze auf der anderen, da heißt es klug zu handeln. Da helfen keine Sentimentalitäten und Kinkerlitzchen. Europa, das ist auch eine Machtfrage. Tut mir leid. Tun, als gäbe es diese Frage nicht, hilft eben nicht weiter, Leute. Man muss sich der Frage schon stellen, Herrschaften, ob sie einem jetzt gefällt oder nicht. Hier und dort. Nur eine flüchtige Reise. Baum und Turm und Haus, Berg, Hügel. Wie kalte Schwermut. Wie stille Träume. Du fährst fort. Müder und schwerer Puls. Bahnstation, Restaurant. Und das Laub rieselt durch Kastanienäste über Tische. Und diese Dame, sie ist still und allein. Blick, braunes Laub, flüchtiger Eindruck. Fremde, wie der Herbst und wie die Unbekannte, ganz flüchtig und kalt. Hinter San Giusto, nahe dem schwarzen, rußigen Tunnelloch, in dem die Autos in den San Vito-Hügel verschwinden, um ans Meer hinaus zu gelangen, steht ein fast turmhohes, quaderförmiges Haus. Ein gewöhnliches Wohnhaus mit weißen Balken, soviel ich mich erinnere. Alles grau von Dreck, vorspringendes Dach. Oben führt eine Straße vorbei, die alte Landstraße. Heute eine Hauptverkehrsstraße, durch die die Busse und Laster brausen. Unten, etwa 3 Stock tiefer, kreuzt eine andere Straße, die zur Piazza San Vito führt, zu den großen Platanen dort, zum Café Italia, wo die Strizis sitzen und den ganzen Tag lang Karten spielen. In Farben wie lichter Smaragd, wie leuchtender Azur, wie tiefes Ultramarin, ja, wie ein Panzer mit lauter Silberschuppen, spielte es vor mir. je nachdem die Sonne es streifte, eine mit Wolken gestickte oder ganz reine Kuppel über ihm stand, je nachdem der Morgen in tiefer Bläue ruhte oder der Nachmittag in fast weißer Hitze glühte. Die Wolken standen jetzt senkrecht auf ihm. Es erschien wie ein Riesensee und die Wolken wie schwindelnd hohe Berge, die an seinem Rand emporragen. Das Meer kann niemand beschreiben. Die Tatsache ist zu groß. Nicht nur im Schlager haben Meer und Liebe etwas miteinander zu tun. Am Strand von Sidon versuchte ein Stier sich im Liebesgezwitscher. Es war Zeus. Ein Schauer überlief ihn, als die Bremsen ihn stachen. Diesmal jedoch ein süßer Schauer. Eros setzte ihm das Mädchen Europa auf den Rücken. Dann warf sich das weiße Tier ins Wasser und sein gewaltiger Leib ragte weit genug daraus hervor, um das Mädchen nicht nass werden zu lassen. Das Mädchen hielt sich zitternd an einem der langen Hörner fest. Boshaft und eifersüchtig pfiff Boreas beim Anblick der zarten Brüste, die sein Luftstoß entblößte. Athena errötete, als sie von oben ihren Vater, auf dem eine Frau ritt, erspähte. War es vielleicht Thetis, die es verlangte, den Himmel zu sehen? Oder bloß eine Nereide, bekleidet dies eine Mal? Oder hatte Poseidon, der Gauner, abermals ein Mädchen entführt? Na wunderbar, na großartig. Aber über eben dieses Meer, liebe Leute, kommen doch die in den Booten. Die, die nichts anderes haben als ihre Hoffnungen. Die uns nichts anderes mitzubringen haben als eben ihre verzweifelte Menschlichkeit. Und was fangen wir da an? Was machen wir jetzt, Freunde? Ich bin ja für Europa gegen den EU-Beitritt. Wer ist in Europa? Europapolitische Abseits. Gegen aber gegen diese europäische Warum Union. Warum sollen wir noch in europäischer Union? Wir nicht die Union. Mein Herz schlägt für Europa. Wir kommen auf Phöbus Pfeilen. Auf den Straßen der Morgensonne, mit dem Schwall des geplusterten, karmesinrot gefärbten Morgenvogels. Wir tanzen an den schief gespannten, goldenen Seiten der Morgensonnenstrahlen zur blassgrauen Lagune herunter, zu den namenlosen Eilanden, zu den Stöcken der Fischernetze, die aus den kleinen Wellen ragend im Schlick stecken. Wir steigen mit den Wildenten auf, draußen über dem Lido. Wir gleiten die Bahn her. Majestätisch begleitet von zwei Bugwellen aus köstlich gelocktem Schaum. Dies ist unsere Löwenmähne, die Gischt und der fliegende Schaum über Bug und Heck unseres Bootes. Da liegt San Marco, dort der rot kassettierte Schildkrötenpanzer der Stadt, die Rinnen dazwischen emailliert in glitzerndem Blau. Und abends schaut die Schöne sich in den Spiegel und so, im Doppelbild ist sie vielleicht noch schöner. Die Kuppeln der vielen Kirchen und Dome schweben wie unheilvolle Eier über dem Smog der Stadt. Hinten die verwahrlosten Sozialbauten Richtung Ostia hinaus. Die Kuppeln sprechen eine deutliche Sprache. Schreckliche Eier, Bomben, deren Explosionskraft für diesmal gebändigt ist. Ich sitze im Taxi. Und rechts und links und hinten und vorn sind wir von anderen Autos blockiert. Graubrauner Staub steigt auf, hängt in Schwaden über den Autokolonnen, die, soweit das Auge reicht, nicht bloß die Straße, sondern den Raum zwischen den Häusern erfüllen. In dieser Situation fällt dem Taxifahrer nur ein, er könnte mir doch eigentlich auch Zigaretten verkaufen. Marlboro, Camel, Lucky Strike, sehr preiswert. Die Landschaft draußen vor dem Fenster. Feines Klingeln goldener Glöckchen entströmt den Hügelflanken. Grüne Zweige da, hingezeichnet in einen Einschnitt. Wanderung über Stein und Feld. Der Blick steigt an der Hügellehne in den Himmel hinauf. Hirten gehen über ein Feld. Die Herde, dort drüben, ein weißlich sich regendes Geschling. Klingeln von kleinen Glocken in dir selber drinnen. Umschlag der Stimmung, als gingst du aus dem Licht in den Schatten. Kühle, Feuchtigkeit. Tief geträumtes in einer Sprache, die mit Worten, wie wir sie für gewöhnlich verwenden, nichts zu tun hat. Kristalle, Ängstigungen. Rosige Finger. neuer Umschwung mit breitem Heerfließen diesigen flimmernden Sonnenlichts über die Lehne. Höhere Felder zum Himmel hinauf, kleine Wäldchen, rot, Ackerfurchen und Reine. Jetzt kommen schon Buchen, in ihre Herbstgewänder gehüllt, Ernst und Rauheit der Eichen. Jetzt kommen die Fichten und Tannen, die Schluchten, die Gipfel, die großen Felsblöcke, über die durchsichtig und breit das helle, nüchterne Wasser herunterpritschelt. Wenn ich noch 10 Stunden weiterfahre, dann kommt Bukarest und über Jassy nach Chișinău geht es weiter nach Osten, immerzu. Auf der Autobahn, die ich schließlich genommen hatte, war wenig Verkehr. Nur dann und wann ein Fernlastzug oder ein einzelner PKW. Ich fuhr die Nacht durch. In dem flachen Land, in dem sich die Hügel allmählich vereinzelten und verloren, sah ich manchmal das Gefunkel ferner Städte in dem dunklen Plan. Ich sah große Industrien, die mit Ketten von Lichtern behängt waren und ganze Landstriche bedeckten. Die Insel der Utopia nämlich dehnt sich in der Mitte, da ist sie am breitesten, auf 200 Meilen aus und wird auf lange Strecke nicht viel schmäler. Die Enden gewissermaßen durch einen Kreisbogen von 500 Meilen Umfang umschrieben, geben der ganzen Insel die Gestalt eines zunehmenden Mondes. Zwischen dessen Hörnern bildet das Meer eine ungefähr 11 Meilen breite Bucht. Indessen, um keine falschen Vorstellungen aufkommen zu lassen, müssen wir an dieser Stelle einhalten und einen Punkt genauer ins Auge fassen. Weil nämlich die Utopia nur 6 Stunden bei der Arbeit sind, könnte man vielleicht der Meinung sein, es müsse daraus ein Mangel an lebensnotwendigen Arbeitsprodukten entstehen. Weit gefehlt. Im Gegenteil genügt diese Arbeitszeit nicht nur zur Herstellung des nötigen Vorrats an Erzeugnissen, die zu den Bedürfnissen oder Annehmlichkeiten des Lebens gehören, sondern es bleibt sogar noch übrig davon. Da also jeder Einzelne danach trachtet, sein Kapital möglichst in der heimischen Erwerbstätigkeit einzusetzen und diese Erwerbstätigkeit so auszurichten, dass die größte Wertschöpfung erfolgt, arbeitet jeder Einzelne notwendigerweise darauf hin, das jährliche Volkseinkommen möglichst groß zu machen. In der Regel hat er freilich weder die Absicht, das Gemeinwohl zu fördern, noch weiß er, wie sehr er es fördert. Er denkt nur an seine eigene Sicherheit. Und wenn er seine Erwerbstätigkeit so ausrichtet, dass die größte Wertschöpfung erfolgt, denkt er nur an seinen eigenen Vorteil. Und dabei wird er, wie in vielen anderen Fällen auch, von einer unsichtbaren Hand geleitet, einem Zweck zu dienen, der nicht in seiner Absicht lag. Ich habe nie gehört, dass diejenigen viel Gutes bewirkt hätten, die Vorgaben im Interesse des allgemeinen Besten zu handeln. Die hauptsächlichsten Maßregeln, wie sie sich schon jetzt als notwendige Folgen der Verhältnisse ergeben, sind folgende. Erstens Beschränkung des Privateigentums durch Progressivsteuern und starke Erbschaftssteuern. Zweitens Enteignung der Grundeigentümer, Fabrikanten, Eisenbahnbesitzer und Schiffsräder. Drittens Konfiskation der Güter aller Emigranten und Rebellen gegen die Mehrheit des Volkes. Viertens, Organisation der Arbeit oder Beschäftigung der Arbeiter auf Nationalgütern in Fabriken und Werkstätten. Fünftens, gleicher Arbeitszwang für alle Mitglieder der Gesellschaft. Sechstens, Zentralisierung des Kreditsystems und Geldhandels in den Händen des Staates durch eine Nationalbank und Unterdrückung aller Privatbanken. Siebtens, Vermehrung der Nationalfabriken, Werkstätten, Eisenbahnen und Schiffe, Urbarmachung aller Ländereien und Verbesserung der schon urbar gemachten. Achtens, Erziehung sämtlicher Kinder von dem Augenblicke an, wo sie der ersten mütterlichen Pflege entbehren können, in Nationalanstalten und auf Nationalkosten, Ja, und neuntens. Aber der Witz, nicht wahr, ist doch gerade der, so sehe ich's nun mal, dass der Kapitalismus selbst von Moral nur so trieft. Der meint eben, das Wichtigste am Menschen sei das freie Selbst und die Gier dieses Selbst nach immer mehr Leben und Leben. Nach einem schöneren Leben, nach einem bequemeren, einem besser ausgepolsterten Leben, was weiß ich. Nach einem längeren Leben jedenfalls. Wer früher stirbt, ist länger tot. Sie kennen den bitteren Scherz. Wer dafür zahlt, liebe Leute, danach wird eben ganz einfach und simpel nicht gefragt. In der Gestalt dann einer weißen Rose erblickte ich vor mir die heilige Schar, der Christus sich verlobt mit seinem Lose. Die andere, die im Fluge singt, nimmt wahr den Ruhm von ihm, der sie entzückt, die Güte, die sie schuf, groß und so wunderbar, sank wie ein Bienenschwarm, der bald zur Blüte niederfliegt, bald wieder heimwärts eilt, wo er in Würze wandelt, was ihn mühte, zur großen Blume nieder, die sich teilt in so viel Blätter, und erhob sich wieder nach dort, wo ihre Liebe ewig weilt. Es ist bekanntlich leichter, eine Hölle zu erfinden, als das Paradies. Wir durchleben jetzt eine schreckliche Zeit. Tausende von Menschen erhalten Aufforderungen. Sie sollen zur Arbeit verschickt werden. Die Menschen wissen schon, was sie davon zu halten haben und fürchten sich. Mit einem Mal ein Brodeln auf der Straße. Die Menschen hassen nicht mehr, sie rennen. Sie stoßen einander an, finden sich zu kleinen Gruppen zusammen und hetzen erregt und ungeduldig weiter. Gestalten, die an den Hauswänden liegen, erheben sich langsam. Die Toten werden lebendig. Sie richten sich auf, riesenhaft, plump und voller Eiter, und gehen los. Im Zimmer kaputte Bettgestelle, das Bettzeug verwanzt. Entsetzlich eng. Vor dem Fenster ein schmutziger Vorhang. Die fremden Leute bewirten sie mit heißem Wasser. Die Frau bringt Bettwäsche. Sie ist bereit, ihnen alles zu geben, gegen Brot. Die Kinder haben Hunger. Es sind viele Kinder. Sie sehen fast gleich aus in ihren kleinen schwarzen Anzügen. Gedunsen vor Hunger. Sie müssen ihnen Brot geben, einen Teil von dem Brot, von dem sie selber so wenig haben. Mehrere Stunden haben wir verbracht, ich und meine Kollegen, in einem Gespräch über das Lager. Alle unsere Knochen zitterten und in allen Phasen unserer Seele empfanden wir Ekel gegen das gesamte Europäertum und die verdammte und anmaßende Zivilisation, die den Menschen zu einer moralischen Höhe gebracht hat. Wehe dieser Höhe. Wahrlich, die Welt hat keinen Wert mehr, außer dem, dass man ihr ins Gesicht spucken kann. Inzwischen wurde der Gestank im Saal mit den hungrigen und schmutzigen Menschen immer entsetzlicher. Und die Kinder, vom Hunger erschöpft, baten nicht mehr um Essen. Sie hörten sogar auf, laut zu weinen. Sie lagen da wie tot. Wir warteten auf die Züge. Die Autobahn machte dann eine weit geschwungene Schleife. Gleichzeitig ging es hoch über die andere Bahn weg, auf der die Autos nach Süden fuhren, dorthin, woher ich kam. Vom neu erbauten Hotel Varsavia schauen wir wieder über die weite Fläche des Platzes, den der Krieg geschaffen hat, zum Turm des Kulturhauses hinüber. An seiner Spitze, hoch oben, leuchtet ein roter Stern. Er ist deutlich zu sehen, umso deutlicher, je undeutlicher die Menschen werden, die über Platz und Straßen hasten, heimgehen. Denn was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre und an sich Schaden litte? Und er stieg herab mit ihnen und trat auf einen ebenen Platz, wo die Schar seiner Jünger und eine große Menge Volkes von ganz Judäa, von Jerusalem, von der Meeresküste, von Tyrus und Sidon war, welche gekommen waren, ihn zu hören. Europa? Das Abendland? Mir wird's immer ganz komisch, wenn ich die Leute so daherplappern höre, als wären wir allein auf dieser schönen Welt. Das Meer zum Beispiel, um es jetzt wieder mal anzusprechen. In meinen Augen doch längst nur eine Riesendeponie. Und die Luftherrschaften? Unsere Luft? Eine Müllhalde, in der, unsichtbar zwar und geisterhaft aufgelöst, all die Dinge herumschweben, auf die wir nicht verzichten können. Prachtvoll. Wir Europäer, unter uns gesagt, wir sind doch bloß eine dieser grässlichen Pusteln, einer dieser Entzündungsherde und Geschwüre im Gesicht der Natur, groß und riesenhaft. Da passt kein Pflaster mehr drauf. Was freilich London angeht, da muss ich extemporieren. Ich muss versuchen. Ich muss etwas erfinden, mir was ganz Tolles einfallen lassen. Sale. Super Sale ist heute. Ganz London ist auf den Beinen und rennt. Man sieht bald kein Pflaster mehr. Die Straße selber, die breite, hohe Straße, scheint zum Gang eines Kaufhauses geworden, zu einer Festhalle, in die von oben kleine und giftige Federn aus Licht und Benzintröpfchen einschweben, knallig bunt und laut. Too much fucking people. So what? Und zwischen den Kaufhauskäfigen, durch deren Käfigfensterlöcher Licht bricht, in reißenden Strudeln Passanten fortreißt, dreht sich was. Aber was? Von oben her fällt irreales Licht einer Installation, einer Riesenreklame über die Menge. Blaues Licht. Blitzlicht der fröhlichsten Stunde. Mein Lieblingsblick auf London ist bestimmt der von Schloss Kenwood oben. Mein Gott, sie haben da einen schönen Vermeer, die Lautenspielerin. Und von der Terrasse weg siehst du auf St. Paul's hinunter. Die Wolkenkratzer auf der Isle of Dogs. Die ganze Stadt in Diesigkeit. Zeit der Nebel und der süßen Fruchtbarkeit. Herbst. Busenfreund reif in der Sonne. Verschwörst dich mit ihr zu segnen, zu beschweren, die Ranken überm vorspringenden Strohdach mit Früchten, unter Äpfel zu beugen die moosigen Bäume im Garten und immer mehr der späten Blumen für die Bienen, bis dass sie denken, der warmen Tage wäre nie ein Ende, weil Sommer ihre klammen Zellen überfloss. Zart liegt das frisch gemähte Gras. Kurz ist der Duft der umgeschnittenen Halme, der schwer und hoch getürmten Wolken, die mit dem Sommer ziehen. Das bunte Riesenrad am Leicester Square. Ich frage mich oft, der Teufel soll mich holen, wo ist denn nun der Mumm der Europäerlein geblieben? Früher mal. Da waren sie doch gar nicht zimperlich, als es dran ging, dem Rest der Welt den Weg des Heils zu weisen, Mores zu lehren. Und jetzt? Jetzt steht's heran, sich selbst das Heil zu bringen, ein Licht sich aufzustecken, das in den Dreck hinunterleuchtet, in Not und Verstrickung. Es stellt sich uns nämlich die Frage, Leute, wie wollen wir denn leben? Die Mauern, gelb, grau oder dunkelorange, alles von Staub bedeckt. Wie eine alte Frau oft schöner ist als eine junge, So verhält es sich auch hier. Meine Lieblingsstraße, die Obchodna. Zwischen unregelmäßig hohen Häusern führt die Straße breit und, wie mir vorkommen will, ausladend ein kaum merkliches Gefälle hinunter. Die Straße hat breite Trottoirs, Gleiskörper für Straßenbahnen in beide Richtungen. Ihr scheinbares Ende bildet ein schwerfälliges, barockes, theatralisches Haus mit Giebeln. Ich könnte das Haus gar nicht beschreiben, fällt mir da auf. Mein ganzes Interesse, meine Aufmerksamkeit gilt der Obchodna selber, die einer weiten Bucht gleicht, durch die Menschen, Passanten und Straßenbahnen langsam zu mir herübersegeln. Über den berüchtigten Zuckmantel zur Schiffsbrücke. An einladenden Gesten und Mienen fehlt es dann nicht. Im Allgemeinen ist der Weiberschlag, das Blut bei uns daheim vielleicht hübscher. Auffallend schöne Züge, deucht mich, gibt es hier mehr. Über die Schiffsbrücke in die sogenannte Aue. Ein entzückend schöner Spazierort. Ich erinnere mich kaum, in der Nähe irgendeiner Stadt dergleichen gesehen zu haben. Trittst du morgens auf den Korso hinaus, erfasst dich unbändige Lebenslust, die sich später dann auf einem der drangvollen Plätze, den menschenüberwimmelten Gehsteigen der Innenstadt, zur atemlosen Manie steigert. Angetrieben von einem Motor, dessen dumpfes, hirnloses Stampfen du in den Mauern unter dem Pflaster Rumoren zu hören vermeinst, unter dessen andrängender Kraft die Masten der Straßenbeleuchtung, die Masten der Verkehrsampeln sich zu drehen und zu schwanken beginnen, laufen und hasten die Leute vorüber als schwarze, wild gewordene Männchen, als krumm verbogene Striche, mit Hüten, durchgelatschten Schuhsohlen, mit Pelerinen, Kinderwagen und Spazierstöcken. Wir tauchen in die dunklen Schatten großer Häuser, die von fein pulverisiertem Streumaterial durchschwebt und durchflogen sind. Wir steigen eine Treppe hinauf, hinter der wir nichts Besonderes vermuten, und kommen zu unserer Überraschung in einen prächtigen Saal mit Kronlustern, roten Läufern, ein Interieur, in dem der Bürger, so war wohl einmal die Absicht, zum Edelmann wird. Allerhand Herrschaften bevölkern die Tische. Blaustichig ondulierte Damen mit umgehängten Colliers, die ihren Tratsch abhalten, während die Männer, weißhaarig oder kahl, mit halbgeschlossenen Augen duldsam und, wenn es sein muss, mit Anfällen von tanzschulhafter Höflichkeit ausharren. Dazwischen junge Pärchen, ein wenig eingeschüchtert, lieb, stolz auf sich selber. Kleinfamilien mit einem einzigen Sohn, einer einzigen Tochter. Der Sohn darf schon rauchen. Wie der Papa bekommt auch er seinen kleinen Schnaps zum Kaffee. Alles bleibt sich gleich, bleibt ewig gleich. Die große Uhr im Hintergrund des Saals ist stehen geblieben. Der Erdboden da ist schütter geworden, porös. Er hat in strichlierter Linie bereits diesen kreisrunden Aufbruch, der später das Tor zur Unterwelt sein wird. Mit den schwarzen schäumenden Wassern treiben die Betäubten hinunter in eine Gosse, in den für Sekunden stillhaltenden, blanken Augenblick selbstgenießerischer Schmach. Die Beine sind schwer geworden vom Bier. Erschöpfend das Anheben der Bierkrüge, das Verdauen all der Knödel und Würste, das Treten harter Pflastersteine. Her zu mir aus Kreta, zu diesem Tempelheiligtum, worin dich entzückt der Hain von Apfelbäumen und die Altäre Weihrauchwolken verdampfen. Drinnen Wasser, kühles Gerausch durch Apfelzweige, und die Rosen sind allerorten, schattenreich, von zitternden Blättern kommt der Schlummer hernieder. Hier nun sollst du Kränze dir nehmen, Kypris, und in goldenen Schalen üppig den zur frohen Feier gemischten Nektar schenke zum Trinken. Ja, ich schaue über die Dächer der Häuserzeile hin, zum Teil Überbleibsel aus der Nachkriegszeit, mit schwarzer Pappe gedeckt. Ich schaue zu dem weitläufigen, von flachen, trägen Wolkenschlieren durchzogenen Himmel hinauf. Nirgends blau. Graue und grellere Partikel, die über den Dächern vibrieren. Soll ich mich aufmachen? Gehe ich nach Kreuzberg hinüber, muss ich erst über den Winterfeldplatz mit seiner Backsteinkirche und am Palastbunker vorbei. Dann die Langenscheidstraße hinauf zur alten S-Bahn-Brücke, wo es im Frühling so wunderbar nach Flieder duftet. Ich gehe weiter an der massiven Begrenzungsmauer des Matthäi-Friedhofs entlang, an Kneipen und Eckwirtschaften, wo jeden Sonntag Biertrinkwettbewerbe abgehalten werden. Die Kneipenfenster völlig zugewuchert mit verstaubtem Philodendron. Über die neue, weit gespannte Bahnbrücke. Züge rollen geradeaus Richtung Gleisdreieck und dem Gewirr der Lagerschuppen dort. Ganz im Hintergrund bei den Wolken blitzt die Kugel des Fernsehturms. Und der Mittelgrund ist durchwirkt von dem gelben Streben, dem Strebewerk der Kräne und Kranarme. Die schwenken bald dahin, bald dorthin, an denen Lasten aufgezogen werden. Betonplatten für Neubauten. Die Platten leuchten jetzt wie kleine, von Kinderhand aus Papier ausgeschnittene Quadrate in der blauen Luft. Hier steckt man voller Optimismus und baut und baut. Es war früh am Morgen, die Straßen rein und leer. Ich ging zum Bahnhof. Ich hatte eine Turmuhr mit meiner Uhr verglichen. Da sah ich, dass es schon später war, als ich gedacht. Ich musste mich also beeilen. Glücklicherweise war ein Polizist in der Nähe. Ich lief zu ihm hin und fragte ihn nach dem Weg. Er führte mich eine Straße hinunter, dann noch ein paar Straßen. Dann ließ er mich an einer der Straßenecken stehen und sagte, indem er eine Hand grüßend zum Kappenrand hob, jetzt ist es nicht mehr weit. Jetzt musst du nur noch den Weg zum Bahnhof finden. The vote is closed. 658 in favor, 1 against, 22 abstentions. That's a very clear message. Thank you, colleagues. Ein Haufen zimperlicher Kleinbürger. Das sind die Europäer, Leute. Ein Pack von Krämerseelen, von fiependen Mäusen, von bigotten Weihrauchbrüdern, von hochgemuten Obskuranten, von näbbischen Schwindlern, Phantasten und Luftikussen. Und was ist sonst noch an lauwarmen, knieweichen, kleinkarierten, denkfaulen und ganz und gar liebenswürdigen, wohlgewaschenen, gut erzogenen, bösartigen oder handzahmen Kreaturen auf dieser lustigen, skurrilen Halbinsel, diesem letzten, zerklüfteten Ausläufer Asiens, alles so gibt. Als der Rabbi von Nikolsburg nach Mähren berufen wurde, bestand dort die Sitte, jeder neue Raff habe in die Chronik der Gemeinde eine Verordnung einzutragen, die fortan zu befolgen wäre. Man forderte ihn auf, seinen Eintrag zu machen, aber er verschob es von Tag zu Tag. Er besah sich die Leute, verschob die Eintragung, immer genauer besah er sie und immer wieder verschob er's, bis man ihm zu verstehen gab, er dürfe nicht länger säumen. Da ging er hin und trug die 10 Gebote ein. Because such targeted action would have been incompatible with the fundamental values and rights on which the European Union is founded. Mit der Fähre fahren wir über die Liffey, zahlen unser Fahrgeld und werden zusammen mit 2 Arbeitern und einem kleinen Juden, der einen Sack trägt, hinübergefahren. Wir beobachten das Ausladen eines schmucken Dreimasters, den wir vom anderen Kai aus schon gesehen hatten. Einer der Zuschauer sagt, es sei ein norwegisches Schiff. Wir schlendern nach Ringsend hinein. Wir waren müde von der schwülen Hitze, und als wir das Feld erreichten, gingen wir gleich auf eine abfallende Böschung zu, über die hinweg wir den Dodder sehen konnten. Innerhalb Europas. Europa. Was ist Europa? Europa. Europa. Europa. Europa. Europa. Wir sind Europa. Europa. Europa. Europa. In Europa. Europa. Europa. In Europa. Europäisch. European. European. European. Europa. Europa. Es war 9 Uhr morgens. Wagenrasseln und Stimmen erfüllten die Luft. Ein ungeheurer Morgenchor, vermischt mit den Schritten der Fußgänger und dem Knallen der Kutscherpeitschen. Ich lag schon wach in meiner Dachstube und hörte eine Uhr unter mir 6-mal schlagen. Es war ziemlich hell und die Menschen fingen schon an, die Treppen auf und nieder zu steigen. Unten bei der Türe, wo mein Zimmer mit alten Nummern des Morgenblattes tapeziert war, konnte ich deutlich die Bekanntmachung des Leuchtfeuerdirektors sehen. Dann wenig links davon eine fette, geschwollene Anzeige vom frisch gebackenen Brot des Bäckers Olsen. Die beiden Hauptabteilungen, bestehend aus 3 Meter hohen Regalen, die sich entlang des gesamten Parketts hinziehen, sind durch einen Gang getrennt, der vom einen Ende des Saals bis zum anderen verläuft. Die Frühlingssonne wirft Strahlenbündel durch 12 Fenster und erleuchtet die Pergamentbände der Renaissancezeit in Schwarz und Gold, die Corduanbände des 17. Jahrhunderts in Schwarz und Silber, die Kalbslederbände mit rotem Schnitt aus dem 18. Jahrhundert, die grünen Lederbände des Empire sowie die billigen Pappbände der Gegenwart. Eine bodenlose geologische Ablagerung, in der sämtliche Schichten zu einem Pudding zusammengepresst worden sind. Sie zeigen die Entwicklungsstufen der menschlichen Dummheit und des menschlichen Genies. Kann es denn gelingen, ich frag's nur einmal, diese wilde Gier so weit zu zähmen, dass der Gerechtigkeit aufgeholfen werden kann, was bitter Not tut? Der Gerechtigkeit zwischen den Menschen, möchte ich sagen, aber auch, wenn es denn sowas gibt und schon geben soll, der Gerechtigkeit zwischen Mensch und Natur. Noch immer scheint die Sonne auf dem geräumigen Platz. Gerade vorhin ist ein neu vermähltes Paar aus dem Rathaus getreten, beklatscht von der Familie, Onkel, Tante, Opa und Großneffe. Man hat Reis und Mandeln gestreut. Man hat Blumen überreicht. Die Braut hat sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht gestrichen. Sie hat ein bisschen geweint. Mein lieber Bruder, ich schreibe dir diese Zeilen, um dir mitzuteilen, dass ich nach Brest zurückgekehrt bin. Ich habe die Arbeit in den Docks wieder aufnehmen wollen. Nichts. Kurzum, ich saß ordentlich in der Scheiße. Außerdem habe ich zum Schuften keine besondere Laune. Um mich wieder flott zu machen, bin ich zu Milo gegangen. Und da habe ich bald spitz gekriegt, dass die Frau vom Chef auf mich scharf war. So ging's dann. Ich erwachte gegen 3 Uhr morgens. Weniger wegen des zunehmenden Tosens, als wegen der eigenartigen Wärme und des steigenden Luftdrucks in meinem Zimmer. Im Gegensatz zu anderen Herbststürmen, die ich hier erlebt hatte, kam dieser Sturm nicht in schlagenden Böen, sondern in einem gleichmäßig fortdauernden, aber immerzu, wie es schien, stärker werdenden Schub. Ich stand am Fenster und blickte durch das bis zum Zerspringen angespannte Glas hinunter an das Ende des Gartens, wo die Kronen der großen Bäume des benachbarten Parks gebogen und durchfurcht wurden wie Wasserpflanzen in einer dunklen Strömung. Weiße Wolken fuhren in der Finsternis dahin, und immer wieder ging ein Flackern über den Himmel, das, wie ich später erfuhr, ausgelöst wurde von den miteinander in Berührung kommenden Hochspannungsleitungen. Einmal muss ich eine Zeit lang mich abgewendet haben. Jedenfalls ist mir noch erinnerlich, dass ich meinen Augen nicht traute, als ich von Neuem hinausblickte und dort, wo zuvor die Luftwogen an der schwarzen Masse der Bäume aufgelaufen waren, nur mehr den fahlleuchtenden, leeren Horizont sah. Niemals allzu, heißt es sehr klug in den Schriften der Vorsokratiker. Ob's aber immer passt? Während ich an dem kleinen Kanal hinunterwandere und ich schaue in das ölig sich schaukelnde Wasser hinein, zu den sich spiegelnden Bildern da, tauchen sie auf oder versinken sie? All das erinnert mich an das Spiel des Erinnerns selbst, wo Situationen und Bilder sich plötzlich in deinem Sinn rekonstruieren oder vielmehr, schaffst du sie nicht eben erst in diesem köstlichen Moment aus der wirren und gestaltlosen Flut vergangenen Lebens herauf? James Bond wieder. Agent ihrer königlichen Majestät. Zuletzt wirft er die Mikrofilme, das gesamte Beweismaterial, ins lustig aufschäumende Wasser. Sein Motorboot nimmt Kurs aufs Meer. Jetzt beugt sich die hübsche Gespielin schon über ihn, nimmt sich liebevoll seiner an. Das wäre schon was, nicht? Die Sonne scheint ewig. Es ist der schönste Tag. You got my heart. You got my Nachricht von Europa. Europa. Von Peter Rosei. Mit Helmut Bohatsch, Harald Hart, Robert Henning, Markus Meyer, Dorothee Hartinger, Raphael Schuchter, Valentin Marginter, Sabine Haupt, Ulrich Einhaus, Michael Horvath, Rolf Schwenter, Jenny Johnson, Steve Crayley und Ursula Scheidle. Tongestaltung Katharina Böhm und Hertha Werner Tschaschel. Regieassistenz Daniela Gassner. Regie Renate Petroff. Produktion Österreichischer Rundfunk 2011. Die verwendeten Zitate stammen aus Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Surkamp Verlag, Frankfurt, 1953, übersetzt von Eva Rechel-Mertens. Edith Södergran, Der Schlüssel zu allen Geheimnissen, Gemini Verlag, Berlin 2002, ausgewählt und übersetzt von Klaus-Jürgen Liedtke. Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Rowohlt Verlag, Rheinbeck, 1978. Srećko Kosovel, Gedichte, Wieser Verlag, Klagenfurt, 1988, übersetzt von Ludwig Hartinger. Adalbert Stifter, Leben und Werk, Insel Verlag, Frankfurt, 1962. Roberto Calasso, Die Hochzeit von Kadmos und Harmonia, Insel Verlag, Frankfurt, 1990, übersetzt von Moshe Kahn. Thomas Morus, Utopia, Reklam Verlag, Stuttgart, 1964, übersetzt von Gerhard Ritter. Adam Smith, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker. UTB, Taschenbuch bei Moa Siebeck, Tübingen 2005, übersetzt von Monika Streisler. Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, Reklamverlag, Stuttgart 1969. Dante Alighieri, Die göttliche Komödie, Deutscher Taschenbuchverlag, München 1978, übersetzt von Wilhelm G. Herz. Anonym, Les Vrais Riches, Notizen am Rand, Reklamverlag, Leipzig 1997, herausgegeben von Hanno Löwy und Andrzej Bodek. Eugenia Schein-Lewin, Aufzeichnungen aus dem Warschauer Ghetto, Reklamverlag, Leipzig 1994, übersetzt von Roswitha Matwin Buschmann. Die Heilige Schrift, St. Johannisdruckerei, Dinglingen 1934, übersetzt von Franz von Alioli. John Keats, The Poetical Works, Henry Froude Publishers, London 1901, übersetzt von Peter Rosei. Philip Larkin, Gedichte, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1988, übersetzt von Waltraud Anna Mitgutsch. Sappho, Strophen und Verse, Insel Verlag, Frankfurt 1978, übersetzt von Joachim Schinkel. Franz Kafka, Sämtliche Erzählungen, Fischer Verlag, Frankfurt, 1969. Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, Surkamp Verlag, Frankfurt, 1977. Martin Buber, Erzählungen der Chassidim, Manesse Verlag, Zürich, 1949. James Joyce, Dubliner, Surkamp Verlag, Frankfurt, 1970, übersetzt von Georg Goyard. Knut Hamsun, Hunger, Rowohlt Verlag, Rheinbeck 1959, übersetzt von Julius Sandmeier und Sophie Angermann. August Strindberg, Plädoyer eines Irren, Fischer Verlag, Frankfurt 1979, übersetzt von Hans-Joachim Maas. Jean Genie, Querelle, Rowohlt Verlag, Rheinbeck 1974, übersetzt von Ruth Uecker-Lutz. Und Wege Sebald, Die Ringe des Saturn, Fischer Verlag, Frankfurt 1997. Nächsten Samstag hören Sie im Ö1-Hörspiel Der Untergang der Titanic von Hans Magnus Enzensberger. Die Schiffskatastrophe wird zum Anlass für eine Reflexion über gescheiterte Hoffnungen, über Fragen der gesellschaftlichen Evolution und des Fortschritts. Der Aufprall war federleicht. Der erste Funkspruch? 0.15 Uhr. Mayday an alle. Position 41 Grad 46 Minuten Nord, 50 Grad 14 Minuten West. Ein Ticken im Kopf, in der Muschel. Drahtlos und fern. So fern, fern als ein halbes Jahrhundert. Keine Sirenen, keine Alarmglocken. Nur ein diskretes Klopfen an der Kabinentür. Ein Hüstel im Rauchsalon. Während unten das Wasser steigt, bindet der Steward einem ächzenden alten Herrn Werkzeugmaschinen und Metallurgie auf dem D-Deck die Schnürsenkel zu. Nur Mut, nur keine Müdigkeit, meine Damen. Galopp, ruft der Gymnastiklehrer Mr. McCauley, tipptopp, wie immer in seinem beigen Flanellanzug, durch die getäfelte Turnhalle. Lautlos schaukeln die mechanischen Dromedare auf und ab. Niemand ahnt, dass der Unermüdliche magenkrank ist, dass er nicht schwimmen kann, dass er sich fürchtet. John Jacob Astor hingegen schlitzt mit der Nagelfeile einen Rettungsring auf und zeigt seiner Frau, einer geborenen Connaught, was drin ist. Vermutlich Kork. Während in den Laderaum vorn armdick das Wasser strömt, eisig unter den Postsäcken gurgelt, in die Kombüsen sickert. Wiggle Woggle Wack spielt die Band in schneeweißer Uniform. My Monkey, ein Potpourri aus der Dollarprinzessin. Auf ins Metropol, Berlin, wie es leibt und lacht. Nur ganz unten, wo man, wie immer, zuerst kapiert, werden Bündel, Babys, weinrote Inlets hastig zusammengerafft. Das Zwischendeck versteht kein Englisch, kein Deutsch. Nur eines braucht ihm kein Mensch zu erklären. Dass die erste Klasse zuerst drankommt. Dass es nie genug Milch und nie genug Schuhe und nie genug Rettungsboote für alle gibt. Der Eisberg kommt auf uns zu, unwiderruflich. Siehe, er löst sich ab von der Gletscherstirn, von den Gletscherfüßen. Ja, er ist weiß. Er bewegt sich. Ja, er ist größer als alles, was sich bewegt auf dem Meer, in der Luft oder auf der Erde. Sterbliche Träume, durch die eine Karawane von Eisbergen zieht. Mehr als 250 Fuß über den Wasserspiegel erhoben, werfen die frischen Brüche derselben Farben zurück. Farben, die wunderbar und ganz durchsichtig sind. Man glaubt, das Sonnenfeuer sich in den Fenstern von 100 Palästen spiegeln zu sehen. Es ist nicht gut, an das Gewicht des Eisbergs zu denken. Wem er einmal begegnet ist, der wird seinen Anblick schwerlich vergessen, auch wenn er lange lebt. Dieses Schauspiel hebt die Einbildungskraft, erfüllt aber auch das Herz mit einem Gefühle unwillkürlichen Schauders. Der Eisberg hat keine Zukunft. Er lässt sich treiben. Wir können den Eisberg nicht brauchen. Er ist ohne Zweifel. Er ist nichts wert. Die Gemütlichkeit ist nicht seine starke Seite. Er ist größer als wir. Wir sehen immer nur seine Spitze. Er ist vergänglich. Er denkt nicht daran. Fortschritte macht er keine. Doch wenn er gleich einer ungeheuren weißen... mit blauen Schattierungen durchäderten Marmortafel stürzt und kippt, dann erbebt das Meer. Er geht uns nichts an. Treibt einsilbig weiter, braucht nichts, pflanzt sich nicht fort, schmilzt. Er hinterlässt nichts. Er verschwindet. Vollkommen. Ja, so muss es heißen. Vollkommen. Der Untergang der Titanic von Hans Magnus Enzensberger. Nächsten Samstag, den 17. Mai, um 14 Uhr im Ö1 Hörspiel. Natascha Konopitzky wünscht weiterhin einen schönen Nachmittag mit Ö1.